ORAD.de, one app a day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, Grüezi und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Es geht um die App Apps Free, kurzzeitig kostenlose Apps, eine Android-App. Die ist übrigens kostenlos zu haben und wir kommen wie immer zu den technischen Daten. Erforderliche Android-Versionsnummer 4.1 oder höher, aktuelle Versionsnummer der App 1.5 und bei 116 Gesamtbewertungen gibt es eine Durchschnitts-Sterne-Bewertung von 4,5 Sternen. Ich lese mal die Beschreibung vor, mal wieder. Entdecke kurzzeitig kostenlose Apps, Spiele, Wallpaper und Icon-Packs mit Apps Free. Dank umfangreicher Filterfunktionen erhältst du nur die Angebote, die dich wirklich interessieren, nur echte Angebote. Apps Sales listet ausschließlich kostenpflichtige Apps, die kurzzeitig kostenlos sind. Wir posten keine Apps, die dauerhaft kostenlos sind. Funktionsübersicht, modernes und intuitives Design, ständig aktualisierte Auswahl an Apps, Notifications, damit du keine Angebote verpasst. Umfangreiche Filterfunktion, Keyword-Filter, optionaler Nachtmodus, der übrigens ziemlich schick aussieht. Das steht da zwar nicht, das war ein Einwurf von mir. Ständig up to date. Die Liste der Angebote wird rund um die Uhr aktualisiert. Benachrichtigungen für interessante Angebote oder für bestimmte Kategorien aktivieren. Kategorien. Kein Interesse an Apps bestimmter Kategorien, zum Beispiel Spiele oder Wallpaper. Kein Problem. Kategorien können beliebig deaktiviert werden. Keyword-Filter. Zusätzlich können Apps mit bestimmten Keywörtern natürlich. So, ausgeblendet werden zum Beispiel Icon Pack, Wallpaper oder wie auch immer. Nachtmodus, ein optionaler Nachtmodus erlaubt ein augenschonendes Lesen im Dunkeln. Da es ja im Play Store es gibt die kostenlose Rubrik natürlich für kostenlose Apps, aber keine Übersicht über Apps, die halt kurzfristig kostenlos sind, kommt man im Prinzip an solchen Apps, die das auflisten, nicht vorbei. Oder ja, man kann natürlich auch in Blogs gucken oder so, klar. Apps Free, kurzzeitig kostenlose Apps, macht da wirklich einen sehr, nicht nur einen schicken Eindruck auf mich, sondern auch die Angebote, die sie auflisten, sind ganz gut. Hier und da findet man wirklich mal eine App, die einen interessiert und ansonsten, ja mein Gott, das hat man halt installiert und guckt ab und zu mal rein oder hat die Benachrichtigungen an. Download-Empfehlung meinerseits. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich, ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.